Kassandras und Koronas. Und sie schelten meine Klagen, und sie höhnen meinen Schmerz, einsam in die Wüste tragen, muß ich mein gequältes Herz. Von den Glücklichen gemieden und den Fröhlichen ein Spott. Schweres hast du mir beschieden, pythischer, du arger Gott. Dein Orakel zu verkünden, warum warfest du mich hin in die Stadt der ewig Blinden mit dem aufgeschlossenen Sinn? Warum gabst du mir zu sehen, was ich doch nicht wenden kann? Das Verhängte muß geschehen, das Gefürchtete muß nahen. Meine Blindheit gib mir wieder und den fröhlich dunklen Sinn. Nimmer sang ich freud'ge Lieder, seit ich deine Stimme bin. Zukunft hast du mir gegeben, doch du nahmst den Augenblick, nahmst der Stunde fröhlich Leben, nimm dein Falschgeschenk zurück. So klagt Kassandra, die Tochter des trojanischen Königs Priamos, in Friedrich Schillers gleichnamiger Ballade von 1802. Der Gott Apollon hatte Kassandra ihrer Schönheit wegen die Gabe der Weissagung geschenkt. Als sie jedoch seine Verführungsversuche zurückwies, verfluchte er sie und ihre Nachkommenschaft in einem Anfall toxischer Männlichkeit. Niemand sollte mehr ihren Weissagungen Glauben schenken. Schlimmer noch, wie sie bei Euripides spricht, diejenigen, die bereits leiden und im Unglück stehen, nennen mich klug. Vorher gelte ich als wahnsinnig. Und beim Zeus, welche Weissagungen nicht alle ungehört verhallen sollten. Erst empfahl sie ihren Landsleuten, ihren Bruder Paris zu töten, bevor er die schöne Helena raubte und Troja damit in den Untergang führte. Gegen Ende des von dem Raub ausgelösten trojanischen Krieges warnte sie, wie auch der Priester Laokoon, den zum Dank eine Seeschlange fraß, die Trojaner vergeblich vor dem trojanischen Pferd und der Hinterlist der Griechen. Niemand hörte auf sie, Troja ging unter. Und in der Folge, ungerechterweise, letztlich auch Kassandra. Nach der Eroberung Trojas vergewaltigte sie Ajas, der Lokra, im Tempel der Athene, in den sie sich geflüchtet hatte.